the gleaming in Herrenbeck mess of Quartier. Hier war's, als rief ihr mich eben. Er tut, als sähe er mich nicht. Er ist der Wüst, wenn er nicht spricht. Wollt mir verzeihen, kann ein Wirr vollkommen sein. Kennt ihr die Liebe wie mich, dann vergebt ihr sicherlich. Sie ist so gut, so sanft für mich und legt mich auf an, so innerlich. Wenn ihr mich schlagt, weichelt sie nicht und lächelt dabei holdselig nicht. Muss ich verlieren, füttert sie mich. Und wie sie alle lieben mich. Nur gestern war der Junker versunken, hab ich den Kampf nicht abgekommen. Das schmerzte mich. Steigt an, das nachts einer volle Bitte stand und sagt mir und schrie die Kolle. Da hielt mich in den Buckelfall. Die kriegen da was Großes noch an. Auch hat's unsere Liebe verloren getan. Die Liebe hat mir eben alles erklärt. Und zum Fest, und wenn er mich lehrt. Ach, Meister, sprech doch nur ein Wort. Die Hände, das Herz, die Leiche, ja, die schön lang, mein Jung. Der Herz für dich, noch heut auf die Wiese begleitest du mich. Mit Blumen und Bändern putz dich ein, sollst mein staatlicher Herold sein. Sollte ich nicht übriger Hauptführer sein, Meister, ach Meister, ihr müsst wieder freien. Hättst wohl gern eine Meisterin im Haus. Ich mein, es sieht doch gestattlicher aus. Wer weiß, ob Zeit, ob Rat. Es ist Zeit. Dann wäre der Rat wohl auch nicht mein. Gewiss, es geht schon reden hin und wieder. Geh weg, Messer, denn ich seh dir noch nie. Ich hab's auch schon gedacht. Jetzt geh und spür mir den Dunkel nicht. Komm wieder, wenn du schön geriecht. So war mir noch nie, denn sonst noch ein Blick. Ich kann mir gar nicht mehr Herzen der Mühen. Ein Mann weiß ich nicht wahr, ein Schuster in seinem Laden, Ziel eines Mannes fahren. Wie bald auf Gassen und Straßen fällt er noch an zu rasen. Ach, ein Gesetz, ich kenn sie dann, die Gott und mich. Und wird's der Bahn besiegen, wo muss des Frieden liegen, mit ihnen muss es messen, die Todesbahn zu lösen. Gott weiß, wie das geschah. Schaden angerichtet. Er flieht auf Johannes nach. Aufgetan, all die Lust und Glück verlangt. Thank you.

auch am Morgen. Heut machen die Schuhe doch nicht mehr Sorgen. Zum Teufel, Zollin, war ich noch nie beschut. Für mich ist wohl im gleichen Tisch. Ein Märkerschlümlein wirkt dich, tritt sie mit Märkerzeichen zu weit. Schon gut, der Witz, und der Lug, der Streich, doch wir hören Satz. Ich erzähl mich euch, wie der Spaß von dieser Nacht verwirrt euch noch in Nacht. Dass ich euch nur nicht im Wege sei, schwurft ihr gab Aufruhr und weiter rein. Kommt euch an, lasst euch bedeuten, eure Hochzeitsbuchte unter den Leuten. Gib euch nachher hin, gib euch schon den Kopfschnee. Was ein Feind von je, nun hör, ich seh, wie ich mir aus Erkoren, die ganz für mich geboren, zu aller Witwe schwach, der lieb verstehst du nach, dass ich Ersachsen werbe, des Deutschlands reiches Erbe, im Meisterrat zur Hand, auf Klausel ihr Bestand, mein Leben nicht zu betören, das nur auf ihn soll hören, und anderen abgewandt, zu ihm allein sich fand. Und mit Lopfen wird ihr mein Lied so stoppen, dass nicht die Kinder von mir auf ein anderer Welt kommt. Tja, ja, haha, hab ich dich da. Auf seiner Schluss der Stuhl, bin jetzt endlich er wie du, denn mit Schnüppel auf mich her, das weiter los erwehrt. Hallo, hallo, Kunde, Kunde, laut uns von der allerliebste Frau, zerschlagen und zerfrüht. Da hast ein Schneider mich auf Bügel. Darauf mein Leben, was hat gegeben? Doch hab ich doch so davon, dass ich die Tage verloren. Sie könnten mir noch so singen, wenn auch ich's mag gelingen. Bin ich gesagt, auf euch verkackt. Oh, ich bin nicht da, sicher auf den Kampf. Freund, ihr seid in argem Fahrt. Glaubt, was ihr wollt, was ich getan. Gebt eure Eifersucht nur hin. Zu werden kommt mir nicht in Sinn. Lob und Blut, ich kenne es besser. Was wird euch noch ein Meister wegmessern? Was ist sonst im Sinn? Geht euch nichts an. Doch glaubt, ob der Werbung seid ihr im Fall. Ihr senkt euch nicht. Nicht zur Wette. Ein Fernlied. Gewiss nicht, nein. Wenn ich aber drauf ein Zeugnis hätte. Das Gedicht, ihr wisst es. Stecktet ihr's ein? Ist das eure Hand? Ja, weiß das. Ganz frisch noch die Schrift. Und die Tinte noch nass. Wär wohl gar ein biblisches Lied. Der vierte Buch, der Karl auf Ried. Und wenn? Sie doch. Ihr fragt. Was noch? Dass ihr mit aller Biederkeit der Ärzte aller Spitzbuben seid. Mag sein, doch hab ich noch nie entwarnt, was ich auf fremden Tischen fand. Und dass man von euch auch nicht Übles denkt, behalte das Blatt, es sei euch geschenkt. Herrgott, Herrgedicht, ein Gedicht von Satz. Tat mir erwachs. Ihr habt's wohl schon recht gut memoriert. Seid meinethalb doch nur unverirrt. Ihr lasst mir das Blatt, damit ihr kein Lied. Und macht mich Gebrau, wie es euch belebt. Und sing ich das Lied, wenn's nicht zu spät. Und wenn ich mir fiel. Das wunderte mich sehr. Das seid ihr doch wieder zu bescheiden. Ein Liebensatz, das will was bedeuten. Und sieht nur, wie mir's vergeht, wie's mit mir Herzen steht. Es sieht ich doch mit Schmerzen. Das Lied, das nach sich sang, dann würde ich mit Herzen. Es macht mir der Körper den Bann. Wie schaff ich mir nun zur Stände ein neues Lied herzu? Ich habe zerschlagen, Geselle, wie will ich heute dazu ruhen? Werbung und ewig leben, ob das der Gott beschien, muss ich grad aufgeben, hab ich ein neues Lied. Ein Lied von euch, des bin ich gewiss, mit dem es sieht. Soll ich das heute haben? Vergessen die Gramen, sein Tristan aufs Rhein und das Kind weit. Und doch, wenn's nur eine Falle wäre. Noch gestern wart ihr mein Feind. Wie geht's das nach so großer Beschwer, wie es freundlich heut mit mir meint? Ich mach euch zu in später Nacht, hat man mir so einen Feind bedacht. Seid ja recht gut, doch wenn ich hört, wo und wie ihr das Lied auch hört, dass nie ihr euch beikommen lasst, zu sagen, das Lied sei von euch verfasst. Das wär ich und gelob euch hier, nie mich zu rühmen. Das Lied sei von mir. Das bin ich mehr, ich bin geworden. Jetzt braucht sich Bettmesser nicht mehr zu sorgen. Doch weil ich für's euch zu gewinnen und rat es euch in aller Güte, tritt mir recht, das Lied, sein Vortrag ist nicht dein. Kommt euch die einzige Lied und ihr den Glocke rein. Satz ist ein guter Poet, doch was Ton und Weise betrifft, besteht da Tod bis keiner vor. Warum spielst du nur fein das Ohr und mit Messer, kleiner Messer, dann auf euch gefasst, wenn ihr mich ruhig singen lasst. Doch memorieren schnell nach Haus, ohne Zeit zu verlieren, lässt dich das Haus. Hans-Satz, mein Teurer, ich hab euch verkannt und den Abenteurer gar nicht verleiht. So einer fehlt uns bloß, mit jeder wurden wir Meister. Doch los, doch meine Sinnen läuft mir von hinten. Bin ich verwirrt, ganz verwirrt. Die Reihen, die Worte, die Verse. Ich töne wie am Leine und lenke an die Ferse. Ade, ich muss fort an einer Mord. Halt ich euch hin, weil ihr so mit mir bestimmt. Auf eure Berge gleich, Waffe zum Berge euch. Doch eine Freie weiß, bin ich jetzt im Land. Was reicht? Merker, Merker, Merker, Hans, Hans. Das Lehrwerk, Schuss, kann ich thank you. an deinen Mannschaft oft viel Verstand. Doch hört er auch damit auf, die Schlachtenstunde kommt für jeden, da wird er dumm und lässt mit sich reden. Dass wir Herrenmesser warten hier, ist mir für meinen Plan mit dem,